Moin moin, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge des Langeweile-Podcasts. Thorsten, ich bin wieder in dieser verfickten Soundbox, ne? Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir können nicht allzu lange machen, weil ich krieg sehr, sehr wenig Luft hier drinne. Mir ist super heiß, ich schwitze und ich ersticke. Oh, das ist echt nicht so gut. Und damit auch ein Hallo, Hallo von mir. Von meiner Seite, mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, wir sind ja eigentlich, also der Langeweile-Podcast, ich meine, der Name, der spricht ja schon für sich, aber so ein bisschen sind wir auch so der brüderliche Podcast, der alle Leute verbindet. Wir verbinden nämlich Westen und Osten, also Leipzig und Münster. Ich meine, also weiter kannst du ja quasi nicht auseinander sein. Dann hast du rote Haare, ich nicht. Und ich meine, sowas verbindet doch, oder... Das geht da jetzt völlig falsch. Das ist richtig. Du bist jetzt in Münster oder was? Was geht in Münster? Münster Monasteria. Wie gesagt, ich bin ja immer noch bei meinen Eltern quasi zu Hause in Alter, den du bist Semesterferien. 27, Alter. Ja, ich weiß. Und zwar deinen Eltern. Ja, also es geht's ja auf, das ist ja, ja das aber ist geht's ja auf den Sack? Geht's dir auf den Sack? Weil mir geht das sofort richtig krass auf den Sack, wenn ich bei meinen. Also am Anfang ist es schön, so. Ein Tag ist es schön und dann kommen so die ganzen, weißt du, wie halt die Eltern auch manchmal miteinander umgehen, wo man sich denkt, okay, das würde ich in meiner Beziehung anders regeln. Weißt du, so Sachen kommen dann irgendwann hoch. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Zur Erklärung müsste man dafür aber noch sagen, ich habe jetzt im Moment Semesterferien und ich mache im Moment ein Praktikum in Münster. Meine Eltern, die kommen aus einem, ich sag mal ja, so ein kleines Dorf, was um Münster herum ist. Kommst du klar, kommst du aus La. Spruch, das sollte den alteingesessenen Hardcore-Fans, sollte das eigentlich etwas sagen. Und hier wohne ich jetzt quasi wieder, bis der neue Semester anfängt. Bis Anfang März. Und ja, es nervt wirklich, muss ich zugeben. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es ganz so schlimm ist. Ich hau oft genug zu meiner Freundin ab. Wie du schon gesagt hast, es ist viel zu viel Einmischung und es ist von allem ein bisschen zu viel Familie. Aber du wohnst in Münster oder wohnst du in... Nee, also in La. In La. Also, aber die meisten Leute, wenn ich jetzt La sage, also kein Arsch kennt La. Ja doch, also, hier unsere Podcast-Zuhörer, die kennen das doch. Die wissen doch, was gemeint ist. Ja, kommst du klar, kommst du aus La. Ist so ein Insider, ist so ein Running Gig. Schreib mal in die Comments, wenn ihr es verstanden habt. Also pendelst du immer, oder was? Ja, also pendeln, was heißt pendeln? Also ich fahre, das ist dann ungefähr bis zur Arbeitsstelle, sind so halbe Stunde ungefähr, je nachdem, wie der Verkehr ist. Gut. Immer noch weniger als der Durchschnittsdeutsche. Der Durchschnittsdeutsche, der pendelt nämlich 45 Minuten im Schnitt. Okay, ja, da bin ich ein bisschen drüber, weil ich pendel ja jetzt auch, weil ich bin ja jetzt wohne in Leipzig und habe mein Praktikum gerade in Halle beim MDR Sputnik und da pendel ich auch immer hin und da bin ich, warte, wie lange bin ich unterwegs? 1 Stunde und 20 Minuten, also ein bisschen länger, aber es geht tatsächlich, weil, weiß ich nicht, also man kann, also heutzutage bist du ja mit dem Handy dann auch nicht irgendwie, du bist ja nicht abgeschnitten dann und kannst gar nichts mehr tun oder produktiv sein oder dich irgendwie unterhalten lassen, so du hast ja immer das Internet am Start und bist immer online und kannst dir dann Podcasts anhören oder ein bisschen was schreiben. So. Also das geht dann schon noch, gerade im Zug. Also jetzt aber ohne Witz, wenn du jetzt, 1,5 Stunden unterwegs bist, dann sind doch sofort alle Podcasts durchgebrannt, die du dann anhörst. Also ich habe das zumindest vor allem das Problem dann im Studium, dass es dann mega schnell vorbeigeht. Also du lädst ja dann, keine Ahnung, deine 2, 3 Podcast-Folgen runter, aber die sind ja dann innerhalb von einem Tag dann ja also durchgerannt. Man kann die runterladen? Ja, bei Spotify. Echt, das Spotify, geht? Du kannst sie einfach runterladen? Mega! Hey, du kannst sogar den Langeweile-Podcast einfach runterladen und dann unterwegs sein? Dazu braucht man aber leider einen Spotify-Premium-Account. Das kostet nur, 9,99 Euro. Seid ihr aber Studenten, dann könnt ihr euch das Studentenabo holen für 4,99 Euro. Und dann könnt ihr quasi, wann ihr wollt, wie ihr wollt, wo ihr wollt, den Langeweile-Podcast hören, wenn ihr ihn runterladet. Das ist tatsächlich. Ohne Streaming zu zahlen. Das ist Werbung Ende. Das ist tatsächlich ziemlich gut, dass du mir das sagst, weil ich glaube, mein Datenvolumen würde vielleicht irgendwann recht schnell alle gehen. Also, ich weiß jetzt noch nicht, ich bin jetzt erst 3 Tage am Pendeln. Deswegen weiß ich das noch nicht, kann es noch nicht genau einschätzen. Aber ich glaube, mein Datenvolumen wird jetzt schneller am Ende sein. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht hole ich mir dann mehr Datenvolumen. Aber ich könnte mir auch einfach Spotify Premium holen. Fällt mir dann so gerade auf. Ja, wie gesagt, sind 5 Euro im Monat. Oder du machst dann sowas ganz Crazyes. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der WG ist, mit so einem Family-Account. Dann zahlt ihr quasi, dann könnt ihr, glaube ich, bis 5 Leute oder 6 Leute können das gleichzeitig benutzen und dann zahlt ihr 15 Euro. Ja, du kannst doch, ja, es gibt doch dieses Angebot, die ersten 3 Monate für 1 Euro. Das haben die auch richtig oft. So. Und dann, dann mache ich das und dann nach 3 Monaten einen neuen Account anlegen und dann nochmal. So. Easy peasy. Das Lifehack. Sind die Sparfüchse. Das ist, wir sind ein Service-Podcast, so verstehen wir uns. Und das ist der heutige Lifehack für euch da draußen. Viel Spaß damit. Yay. Wie ist es denn, also wenn du dann deine 3 Stunden am Tag pendelst, lohnt sich das denn überhaupt? Also man muss dabei sagen, wir sind also wieder, Stichwort Brüder-Podcast, wir hatten beide den am gleichen Tag, also der erste Tag war bei uns beiden der gleiche Tag. Ich weiß nicht, ist das verwirrend. Richtig ausgedrückt? Nee. Wir hatten beide Warte, haben wir unser heute Praktikum ist bei angefangen. Dir auch Mittwoch? Oh ja, nein, heute ist ja Freitag. Ah, ja, hä? Ja. Bei mir ist Mittwoch. Okay, gut. Ja, nee, aber wir haben beide zusammen am 4.2. angefangen. Ich glaube, so ist es am besten ausgedrückt, unsere Praktikumszeit. Oder wo wir oder was weiß ich noch, vor 3 oder 4 Ausgaben, wo wir beide gleichzeitig am Wochenende Monty Pythons, wie heißt der Film nochmal? The Meaning of Life. Genau. Ich habe das ja. Dass wir den geguckt haben. Ich habe hier einen Bruder tatsächlich, also ich wollte gerade sagen, einen echten, tut mir leid. Und ich habe auch mal gedacht, wir haben mal zusammen musiziert und ich dachte, das wäre was voll Besonderes, dass ich und mein Bruder den gleichen Takt hatten, den gleichen Rhythmus, so dass wir gleich getrommelt haben. Dabei ist es ja einfach nur, das ist einfach nur Musik. So funktioniert Musik. Aber naja. Ich dachte, das wäre so eine abnormale Erfahrung. Ja, ich dachte, das wäre so Combined Souls irgendwie, so das wäre irgendwas richtig krasses, so Mind-Reading und so. Aber nein, es war einfach nur Musik. Und wann ist es dir aufgefallen, dass es wirklich nur Musik ist? Gestern. Seitdem geht's mir auch nicht mehr so gut. Eieieiei. Mein Herzschmerz. Wie ist es eigentlich, musst du dann deine Leute irgendwie, also wenn du dann da arbeitest, siezen, duzen oder ist man direkt hier Best Homie? Ja, zikabliert? Das ist, ja, ich komme da immer rein, yo, was geht, ihr Ficker? Und dann mache ich einen Rückwärtssalto und alle anderen machen auch Rückwärtssaltos und dann klatschen wir uns gegenseitig ab und dann haben wir alle Geil. Sex miteinander. Willst du vielleicht, bevor die Orgie jetzt weitergeht, willst du nicht vielleicht mal einmal kurz beschreiben, was MDR Sputnik so macht und was die überhaupt sind? Ja, also ganz kurz, um deine Frage ehrlich zu beantworten, ja, die duzen sich da alle, die sind auch alle, ich weiß auch nicht, gar nicht, woran das liegt, dass ich immer, also die sind alle ziemlich links, würde ich auch sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer alle Leute, mit denen ich abhänge, die sind irgendwie sehr links. Und dann wundert es mich immer, dass so Parteien wie die Linke relativ wenig Wähler haben. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sind die da alle ganz cool und man ist per Du. Und MDR Sputnik ist eigentlich primär ein Radio. Die haben aber natürlich auch noch, was die ganz viel machen, ist Instagram mittlerweile. Also das ist, weiß nicht, vor ein paar Jahren war ja Instagram war so ein Facebook halt, hat man dann so nebenbei gemacht, weißt du, weil das halt irgendwie dann neu hochkam mit sozialen Medien, muss man auch irgendwie pflegen. Aber ich glaube, Instagram ist mittlerweile bei denen auch so einer der Hauptausspielkanäle und dann machen die noch ein paar Videos für ihre Website und sowas. Aber hauptsächlich ist es ein Radiosender, ja. Ja, okay. Und welche Aufgabe hast du denn jetzt da? Ich glaube, wie lange bist du jetzt? 3 Monate oder 6 Monate? Ich bin 6 Monate, ja, da genau. Ich bin auch, wir haben an, also jeden Tag haben wir immer um 9.30 Uhr so eine Redaktionssitzung. Und am ersten Tag hatten wir auch diese Redaktionssitzung. Da war ich halt da und da hat er halt gesagt, ja, hier, das ist übrigens der neue Praktikant, Jona. Und der ist jetzt, und hat er auch halt auch so auf seinen Monitor geguckt, der ist jetzt, 6 Monate? Stimmt das? So, und hat das halt gelesen und war so, what, ist das ein Druckfehler? So, das war ein bisschen komisch. Und da dachte ich erstmal, dass 6 Monate vielleicht doch ein bisschen lang ist, weil das alle so verwundert hat. Aber genau, ich bin da jetzt 6 Monate bei denen. Ja gut, aber ist ja dein Pflichtpraktikum. Ich schätze mal, die haben normalerweise nur so Leute, die dann da 6, 7, 8 Wochen dann da rumhängen und wieder abhauen. Ja genau, die meisten sind halt also es gibt wohl halt so 4 Wochen Praktikanten. Aber ich glaube auch von den Praktikas, machen die meisten auch so was um die 3 Monate, 3, 4 Monate irgendwie. Ich glaube, 6 Monate ist ja auch schon das, also länger geht auch nicht. Also das ist so das Höchste, was man ausreizen kann. Aber die machen halt viele coole Sachen. Also die machen ja auch, fällt mir jetzt gerade noch ein, Webserien, Wishlist haben sie mit produziert oder finanziert, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber da haben sie auch ihre Finger mit im Spiel. Und da hoffe ich, dass ich da auch noch, es muss jetzt auch nicht Wishlist oder sowas sein, irgendeine krasse Serie, aber wenn ich irgendwie in irgendeinem Writers Room noch kommen würde, wäre das ziemlich cool, weil ich halt weiß, dass die sowas machen. Ja, es klingt auf jeden Fall mega spannend. Was ist denn deine eigentliche Aufgabe oder war sie bis jetzt nur rumschnuppern und rumgucken oder? Es ist tatsächlich auch recht viel Gammeln, weil ich nicht so sonderlich super viele Aufgaben habe. Aber also so die Hälfte oder recht viel Zeit geht oft damit flöten, dass ich rausgehe und O-Töne fische für sie. Weil die irgendwelche Umfragen? Genau, entweder Umfragen oder die haben eine Rubrik, die heißt die Meinung des Tages, wo die dann halt was wissen wollen. Das ist dann mal manchmal so Sachen wie, was haltet ihr von Insektenburgern, war letztens. Oder heute war es halt was Ernsthafteres mit Schwangerschaftsabbrüche. Da gibt's das ist mit Sicherheit super. Dann gehst du morgens um 9 oder 10 Uhr raus. Hey, was hältst du denn von Schwangerschaftsabbrüchen? Ach du, ich habe da heute Morgen doch mit meiner Tochter drüber geredet. Ja, nicht ganz so schlimm. Vor allem um 9 gehe ich bestimmt nicht raus. Das mache ich irgendwann mittags, wenn ich ausgeschlafen, wacher bin, meine ich noch ein paar grünen Tees. Genau sowas. Heute habe ich noch einen Artikel geschrieben zu einem neuen Film, der demnächst rauskommt, von Robert Rodriguez namens Alita. Battle Den du Angel? Auf jeden Fall schon geguckt hast. Nee, das war ja jetzt auch keine Review, die ich geschrieben habe, sondern nur so ein, ey, der ist neu und könnte man sich vielleicht mal angucken. Da wusste ich auch nicht genau, wie gehe ich jetzt darauf ein, dass der Film möglicherweise auch gar nicht so gut ist, was ich so gelesen habe. Mal gucken. Das nehmen die, glaube ich, noch ab demnächst. Mhm. Ja, und sonst planen wir noch ein paar Videos, also ein paar größere Videos für deren Social-Media-Accounts. Ja, so Sachen mache ich gerade. Ja, und bis jetzt würdest du sagen, das kann man sich auf jeden Fall wohl geben oder braucht es dafür für die Bewertung noch ein bisschen Zeit oder wie fühlst du dich da im Moment? Ich fühle mich da sehr herzlich und wohl aufgenommen und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ziemlich cool da. Ich muss, also es sind 6 Monate, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich 6 Monate in dieser Redaktion so verbringen könnte. Also dann brauche ich auf jeden Fall noch mehr Aufgaben oder so. Ich kann es jetzt auch noch schwer einschätzen, ne? Das sind ja gerade erst die ersten 3 Tage. Ja. Nee, bei dir so? Ja, dann mach quasi dieses ganze Reporter-Dasein, was ich für dich gemacht habe, dann mach das auch mal auf der anderen Seite. Wie sieht's denn bei mir aus? Ja, zuallererst mal, ich mache ja an sich eigentlich das Gleiche, was ich letzten Sommer schon mal gemacht habe. Und zwar nämlich bei einem Lokalsender, bei einem Radio-Lokalsender dann quasi Praktikum machen. Das letzte Praktikum, das lief ungefähr so ab. Ich habe da 6 Wochen Praktikum gemacht. Das war alles mega cool. Es war ein mega kreatives Team. So habe ich das zumindest aufgefasst. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und seitdem arbeite ich da jetzt ja auch als freier Mitarbeiter. So, das Praktikum jetzt, das ist ein bisschen anders. Und das ist, ich finde das ein bisschen komisch, weil ich dachte halt, am ersten Tag bei, ich scheue mich immer noch davor, die Namen von den Sendern zu sagen, weil ich möchte nicht, dass das dann so irgendwann zurückfällt. Also beim ersten Sender, wo ich im Sommer war, da war es, die ersten Tage waren mega anstrengend, weil die mich einfach ins kalte Wasser reingeschubst haben. Also auch wie du, ich habe es ja bei dir in der Instagram-Story gesehen, direkt am ersten Tag irgendwie rausgeschickt worden, um Umfragen zu machen. Ja, ist doch cool. Direkt Beiträge schreiben, direkt reingeworfen werden, das war dann quasi als Neuling extrem stressig. Ich fand's aber mega cool, also weil du halt quasi so wertgeschätzt wurdest. Das war dann, sag ich mal, dafür, dass du es noch nie gemacht hast, für mich ein sehr hohes Niveau. Jetzt würde ich sagen, das hat mir extrem viel gebracht, so. Aber du hast es doch auch schon gemacht, oder nicht? Also wir haben das doch in der Hochschule auch gelernt. Ja, genau, aber nicht in dieser Intensität. Also, das wirst du ja wohl auch wissen. Also, ist was anderes, ob du jetzt sagst, ja, komm, lass uns mal verabreden zu einer Gruppenarbeit und dann laufen wir eine halbe Stunde in Braunschweig rum und sprechen Leute an, die uns gefallen und zur Not nehmen wir halt uns selber. Oder du machst das halt 8 Stunden am Tag und bearbeitest das dann nachher auch und alles lastet quasi an dir. Also, das die Arbeitsintensität ist höher, aber sie macht auch 1000-mal mehr Spaß. Also, finde ich zumindest. Ja. Ist 1000-mal besser als Uni. Und bei meinem zweiten Praktikum fühle ich mich. So, boah, meine Güte, ich habe gerade richtig geil Nudelauflauf gegessen. Der kommt gerade ein bisschen hoch. Boah, ja, das war echt lecker. Und beim zweiten jetzigen Praktikum, also ich bin ja jetzt dann, habe jetzt 3 volle Tage da veranstaltet und die wissen nicht so richtig, wie man mit Praktikanten umgehen muss. Also wir sind im Moment 3 Praktikanten da und ich glaube, zu 80% der Zeit habe ich einfach nur in meinem Handy rumgespielt, weil keiner mir irgendwie richtige Aufgaben gegeben ja, hat. Ja, das habe ich aber auch. Also, wir sind auch 3 Praktikanten tatsächlich. Also ich mache mit Abstand am längsten dort, aber es sind halt noch 2 andere Praktikanten und meistens habe ich auch nichts zu tun, aber ich frage dann halt einfach nach, ob die mir was geben können, ob die irgendwas für mich haben. Ja, aber die haben dann nicht mal was. Also das ist nicht mal, dass ich dann, also dass ich nur rumsitze. Also ich hasse das, wenn man nur rumsitzt und dann nichts macht. Also ich bin auch eher eine Person, die dann, also hört sich doof an, aber ich suche dann die Arbeit. Natürlich. Ne? Also ich frage dann so, was sind die Abläufe, was kann ich hier machen, wenn ich morgens ankomme, gibt es irgendwelche Sachen, die ich dir abnehmen kann oder so weiter und so fort. Aber kein Arsch zeigt einem etwas, was man überhaupt so machen kann oder soll. Das Einzige, was ich da mache, ist also wirklich so schlechte Praktikantensachen wie den Telefonservice, den ich die ganze Zeit betreuen soll, wenn die Sekretärin nicht da ist. Das ist, ich glaube, die kommt erst 14 Uhr oder sowas oder 13 Uhr. Und also mir mangelt es einfach an Aufgaben. Und ich, also tendenziell, ich habe all die Sachen schon gemacht, die anderen Reporter, also natürlich nicht in der Effektivität und in der Qualität, aber ich habe die Sachen, die Arbeitsschritte sind mir alle vertraut. Speziell, weil halt auch die Software, die beiden Sender benutzen, das sind Tochterunternehmen oder Schwesterunternehmen, das, bei denen ist alles genau gleich. Also bis auf das Logo eigentlich nur. Das ist das Einzige, was die beiden Lokalsender unterscheidet. Und da, also ich habe den, aber vielleicht ist es mein Fehler, ich habe den auch noch nicht gesagt, dass ich bei dem Konkurrenten streng genommen schon ein Praktikum gemacht habe. Das lass auch mal lieber, sonst sind sie bestimmt richtig böse. Ja, ich habe, nach was heißt böse, das ist mir scheißegal. Ich find's nur geil, die haben dann öfters mal auch über den anderen Sender dann halt gelästert. Und ich denke mir so, alles klar, das wird erstmal schön weitererzählt. Geil, geil, geil, geil, geil. Ja, dann lästest du einfach in beiden Betrieben gegenseitig über die jeweils anderen. Genau, richtig. Also ich versuche die noch ein bisschen weiter so aufzuhetzen. Das ist eigentlich so mein Gedanke. So entstehen Bürgerkriege, aber pass auf, ne? Ja, genau. Nee, aber also jetzt insgesamt, ich fühle mich einfach mega unterfordert und ich bin echt hart im Überlegen, ob ich nicht einfach, je nachdem, wie es jetzt noch weiterläuft, ich mache das jetzt 2 Wochen lang insgesamt mit und dann, also möchte ich mal wissen, also wenn es nach 2 Wochen immer noch genauso ist, dass ich 80% der Zeit nur auf Twitter rumgammel und mich über irgendwelche sinnlosen Hashtags aufrege, dann höre ich nach 2 Wochen auf, weil das hat echt kein, also ich kann meine Lebenszeit wirklich besser damit verbringen, ein neues Marketingkonzept für unseren Langeweile-Podcast aufzuziehen. Das ist richtig, ich saß heute auch die letzte Stunde, also ich habe relativ viel zu tun, aber die letzte Stunde saß ich auch rum, war auf Reddit und habe hier den Podcast vorbereitet tatsächlich und habe den mit Themen bestückt und mir Sachen aufgeschrieben. Und am Morgen schreibe ich oft ein bisschen, ich schreibe gerade wieder an einem neuen Buch. Der Junge, der hat doch nicht mal sein erstes veröffentlicht und schon kommt er mit dem zweiten an. Ja, aber nur weil das erste super kacke ist und keiner will das haben. Ich nehme es jetzt am Wochenende auf. Ich nehme das auf am Wochenende. Dann kicke ich das raus auf Audible und so. Und dann war es das. Und auch am besten nicht unter meinem echten Namen, sondern irgendein Pseudonym, weil eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben. Würdest du mir das Buch wohl mal schicken, also die Word-Dokument oder so auch immer. Ich würde mir das gerne mal durchlesen und dann, ich meine, es ist ja immer schön, also ich persönlich, ich finde es immer sehr schön, wenn man von neutralen Personen, die quasi nichts mit dem Projekt zu tun haben, eine Meinung davon also, bekommt. Willst du gerade sagen, dass du eine neutrale Person bist? Ja. Kurz bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, hast du Obdachlose beleidigt. Und hast gesagt, dass sie nichts wert sind und dass man die einfach in den Gullideckel einsperren kann. Anmerkung der Redaktion, auch Jona hat das gemacht. Jona hat vielleicht angefangen, aber er hat nicht so drauf eingetreten, auf diese armen Menschen. Apropos Obdachloser, super Überleitung. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen, gestern oder so, ich weiß nicht mehr genau, da habe ich einen Obdachlosen mit einem Smartphone gesehen. Also der saß halt, der war halt in seinen Dingens hier, Schlafsack, genau. Und da habe ich nur so ein bisschen drunter gelugt, weil ich da so ein bisschen was leuchten habe gesehen. Und der hatte halt ein Smartphone. Und ich habe mir gedacht, wo lädt der Typ sein Handy auf? Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Also wo lädt er das auf? Weil es gibt ja keine Steckdosen einfach so draußen. Wollen wir einfach mal direkt vom Schlechtesten ausgehen, also dass er es geklaut hat? Ja, natürlich. Ich habe es ihnen auch geklaut. Und irgendwo abgegeben bei einem Infostand. Hier, das habe ich einem Obdachlosen entrissen. Ich lasse das hier mal bei Ihnen, falls das jemand findet, ja. Genau, so sieht es nämlich aus. Aber weißt du, was hat er damit gemacht? Hat er Pornos sich angeguckt und sich einen runtergeholt? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt nicht dazu gelegt. Das kann ich dazu sagen. Och, Mann. Aber ich habe mich halt wirklich investigativer, ja? Als investigativer Journalist hättest du das auch mal machen können. Ich habe halt ich habe mich wirklich gefragt, woher denn das Smartphone hat. Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin auch nicht so in dieser Obdachlosen-Szene drin, dass ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Obdachlosenheime, vielleicht hat er daher das Smartphone und geht da dann doch meistens pennen, vielleicht 3 Tage in der Woche oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Hm. Da gibt es natürlich, es wird sehr einseitig berichtet, gerade von mir. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine saisonale Sache, dass sie quasi im Winter die ganzen Obdachlosen alle Smartphones haben, weil die dann ja meistens irgendwo auch so Shelter kriegen von den ganzen Non-Profit-Organisationen, die dann Obdachlosen, weil es im Winter ja so kalt ist, dann quasi einen Schlafplatz für umsonst anbieten. Und da laden die es dann immer auf. Und dann warten die halt sein. Und im Sommer benutzen sie das nur als Spiegel, um sich die Zähne zu putzen. Und dann ist wieder Winter und dann können sie sich die Smartphones wieder aufladen. Naja. Noch eine Sache, die mir auch in der Stadt aufgefallen ist. Da gibt es ja immer so Leute, die stellen sich hin und machen so einen auf Statue, weißt du? Dann, also die stehen ganz starr da. So Künstler. Und, genau, das habe ich letztens gesehen und so ein Typ. Und ich fand den irgendwie ziemlich cool und habe halt denen ein bisschen Geld gegeben, damit er sich für mich bewegt. Weil das machen, 4K, Jona, genau, hat man eben mit Euro rumgeschmissen. Ja, kommen 1-2 Euro so, damit er sich kurz für mich bewegt, weil ich finde das eigentlich schon ganz cool. Dann habe ich gemerkt, das ist einfach nur eine Statue gewesen. Naja. Willst du mich verarschen? Okay. Naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, diese Story, aber ungefähr. So lief's. Ich hab nur einen Typen gesehen, der das gemacht hat. Und ich fand das cool. Und ich habe mir überlegt, es wäre, glaube ich, ein super geiler Scam, wenn du einfach eine Statue irgendwo hinstellst. Also einfach eine Statue, die so aussieht. So, und dann schmeißen Leute Geld rein und am Ende des Tages gehst du halt dahin, holst sein Geld und haust ab. Irgendwo im letzten Obdachlosenhaus in Berlin, da startet jemand gerade eine Startup-Kampagne mit deiner Idee. Geil. Ja, und dann kommt das Guinness-Buch der Rekorde, so, ey, der Typ steht hier jetzt schon seit 3 Jahren und hat sich noch nicht einmal bewegt. Tausende Reporter, MDR Sputnik ist am Start. Oh, fett. Wo ist denn eigentlich euer Sendegebiet? Also Sachsen, Thüringen? Sachsen, oder? Sachsen-Anhalt, sowas, glaube ich, ne? Also denn auch noch bis nach Thüringen oder war es das schon dann? Das weiß ich nicht genau. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Da arbeitest du ja nur. Ist ja, muss man ja nicht wissen. Ja, ich kann ja mal nachfragen, wenn dich das interessiert. Ich hatte früher als kleines Kind hatte ich vor diesen Statuen aber immer mega Angst. Die kamen immer richtig creepy vor. Vor allem dann, wenn quasi Leute denen Geld gegeben. Also für mich waren das halt Statuen. Also echte Statuen. Und wenn ich dachte halt, das ist wie so Black Magic, wenn da jemand Geld reinwirft, dass dann die Statuen dann zu Leben erweckt werden und dann wieder sterben, in Anführungsstrichen. Also für mich sind die dann halt wieder gestorben, wenn quasi dieser Geld, das war dann wie so eine Batterie, wenn die Geldbatterie dann alle war. Also bis die dann wiederbelebt werden mussten. Also in meinem Kopf mussten die immer mit Geld zugeworfen werden, damit die Geldbatterie weiterläuft und die weiter leben können. Hattest du das auch als Kind, dass du dachtest, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt diese Türklinke 3-mal runterdrücken, sonst explodiert mein Kopf? What? Nein. Okay, ciao. Egal. Was? Nicht so wichtig. Was? Die Türklinke. Die Türklinke 3-mal runterdrücken, ja, nicht, sonst platzt dein Kopf. Ja, halt irgendwas Komisches machen, was man eigentlich nicht machen müsste, sonst stirbt man. Ich kenne das wohl sonst. Ich kenn's sonst so, der Boden ist Lava, aber. Aber die Türklinkenexplosion, die habe ich mir noch nicht ausgedacht. Nee. Ja, das klingt sehr pathologisch. Bist du bei Scientology aufgewachsen? Das klingt tatsächlich etwas krankhaft. Das ist. Oder ansonsten immer, also ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes, aber immer, wenn du auf Fliesen oder größeren Platten oder so gelaufen bist, dann nie in die Ritzen treten. Nie in die ja, Fugen rein. Das mache ich immer noch. Das mache ich wirklich immer noch. Und dann kommst du auf Kopfsteinpflaster, der Endgegner. Ah, shit. Ja, gut, da musst du halt tippeln, ne? Musst du auf die Zehenspitzen und dann tippeln. Ja. Da lohnt sich das jahrelange Balletttraining endlich. endlich. Hast du auch Ballett gehabt in der Schule? Ja, also ich hatte 5 Jahre lang Ballett getanzt und dann war mir Ballett ein bisschen zu langweilig. Dann bin ich rübergegangen bei Arte, da gab es dann so einen Workshop, den habe ich dann gemacht. Da ging es eigentlich um transnormale Formationen innerhalb des weltkosmopolitischen Austausches der Tänze. Das mache ich immer noch. Was passiert hier gerade? ich habe nie Ballett gemacht, nein. Ich hab mich letztens mal wieder ein bisschen auf. Weißt du, es macht richtig Spaß, auf YouTube zu sein. Und YouTube ist so, also es gibt so krass asoziale Ecken auf YouTube, das ist. Also RTL ist da ein Scheißdreck gegen. So, es wird einfach richtig, richtig heftig. Und ich habe was gesehen. Das war das asozialste Video, was ich jemals gesehen habe. Prank-Videos, ne? Ist ja super krass, machen ganz viele, ist eigentlich immer dumm, mehr oder weniger. Aber, und gibt immer Klicks, warum auch genau, immer. Genau, so. Und dieser Typ, der YouTuber, ich habe leider seinen Namen vergessen, sonst hätte ich ihn jetzt hier gerne erwähnt, was für ein Spacko das ist. Der hat einen Prank gemacht, folgender Prank. Er hat zu seiner kleinen Schwester, die war so 9 Jahre alt, hat er gesagt, komm her, wir nehmen jetzt ein Video auf zusammen, was sie wohl schon öfters irgendwie mal gemacht haben, so. Und dann war das so der Vorwand. Und dann hat er einfach die ganze Zeit zu ihr gesagt im Video, du bist hässlich. So einfach die ganze Zeit, du bist hässlich. Du bist hässlich. Boah, der Prank, der Prank war der Prank. Das war der Prank. Ach so, dann hat er meine ganzen Erwartungen wirklich übertroffen. Ja, heftig, alter Schwede. Ne? Er hat einfach 15 Minuten lang einfach nur ein 9-jähriges Mädchen gesagt, wie hässlich sie ist. Jeder von unseren Langeweile-Podcast-Prankstern, Langjährigen, die werden ja wissen, irgendwann kommt dieser große Reveal, also, dass das Opfer quasi merkt, dass es nur ein Prank war. Ja, hat also, er dann zum ja, Schluss hatte, auch das dann so cool gesagt, einfach so, haha, war nur Spaß, und hat das Video ausgemacht, oder? Ja, genau. Und dann war natürlich alles vergeben und vergessen und natürlich keine bleibenden Schäden oder sowas. Nee. Nö. Ach, das war schrecklich mit anzusehen, weil es gibt natürlich jetzt auch bei diesen ganzen YouTube und Leute können ihren eigenen Content erstellen, da gibt's ja kein. Guck mal, bei RTL gibt's einen Redakteur, der nimmt Sachen ab, einen Chefredakteur so, und trotzdem kommt da so viel Scheiße mal raus. Und jetzt stell dir mal vor, selbst so ein Chefredakteur existiert halt einfach nicht mehr und du kriegst die ungefilterte Scheiße direkt in dein Gesicht geballert. Willkommen im Internet, meine Lieben. Oh, können wir das bitte irgendwie rausschneiden als Zitat? So, du kriegst die ungefilterte Scheiße direkt in dein Gesicht geballert. Ich finde, das klingt sehr poetisch und schön. Das hätte ich klar als Wecker. Wollen wir da über diese poetische Sache vielleicht eine kleine Denkpause dann einmal kurz machen? Dass jeder sich nochmal das auch so vorstellen kann. Eine kleine Denkpause. Was das auch für eine Bedeutung hat. Eine kleine Teepause. Ja. Genau, das machen wir. Vielleicht müsst ihr auch scheißen. Viel Spaß. Hey, wo bleibt das Essen, Mensch? Hier ist die Suppe. Bist du irgendwie bescheuert? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich brauch Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis. Aber doch nicht jeden Tag. Natürlich jeden Tag. Ich will am Trainieren. Ich muss meine Arme aufpumpen. Mein Bauch, Sixpack. Dann bist du irgendwie bescheuert. Spinnst du? Wir können uns das nicht leisten, jeden Tag Fleisch zu essen. Den Scheiß, da kannst du auch mitnehmen. Guck mal, dass du in die Küche verschwindest, mir eine Flasche Sprudel holst und danach kannst du mein Zimmer aufräumen. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen will. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Langeweile-Podcast. Thorsten wollte eine Einführung machen, hat es aber nicht so ganz hinbekommen. Thorsten, was wolltest du sagen? Ich habe hier gerade auf meinem Zimmer ganz verstört auf meine alte Gesundheitskarte geguckt. Und da habe ich ein Bild drauf, ein altes Passfoto, wo ich 16 war. Und da habe ich gerade ein bisschen verstört drauf geguckt. Und auf einmal habe ich eigentlich einfach alles vergessen, was ich sagen wollte. Kannst du das mir bitte schicken? Oder? Ich würde gern wissen, wie du aussahst, als du 16 Jahre alt warst. Ich mache dir gleich mal ein Foto, dann kann ich dir das schicken. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Oh ja, mach das mal bitte. Das wäre ganz super. Ah, scheiße. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, so in der Art und der Richtung, ist, dass wir immer noch beim Langeweile-Podcast sind, dass ihr zum Glück noch nicht abgeschaltet habt. Ihr habt es bis hierhin geschafft. Toi, toi, toi. Macht weiter so. Das wäre aber auch komisch, wenn auf einmal ein anderer Podcast kommt. Oh, das wäre so Podcast-ception. Ja, das wäre weird. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass wir quasi eine pickepackevolle Sendung haben, wie Arne Zeigler sagen würde. Ja. Aber ist das so? Das hat alles nicht, das weiß ich nicht, das hat alles nicht so richtig geklappt, wie du vielleicht gehört hast mit der Überleitung. Ich weiß auch nicht, ob wir es gerade besser machen. Ich war im Schokoladenmuseum. um da mal so eine Überleitung zu machen. Ey, was, da kann man wirklich einfach auch nichts falsch machen. Einfach in Schokolade, das ist einfach, es war einfach cool. Okay, es war auch, ich muss jetzt ein paar Ja- oder Nein-Fragen beantworten. Okay. Ist das Museum, oder ist jetzt vielleicht eine Ja- oder Nein-Frage, also einfach kurze Antworten geben. Ja. Das Museum ist wo? In Halle. Wie viel kostet der Eintritt? 6 €. Wie groß ist es ungefähr? Kennst du Charlie und die Schokoladenfabrik? Die Schokoladenfabrik, kennst du die? Ja. So groß. Okay, darf man Schokolade essen? Du darfst naschen und das ist das Geilste an dem ganzen Schokoladenmuseum. Das ist einfach die Schokolade, also nicht die Kunstwerke, die sollte man nicht naschen, hat mir die eine Aufpasserin dort dann mitgeteilt. Oder es ist Kunst, das Kunstwerk zu essen. Das dachte ich nämlich auch, aber die meint, ich soll nicht am Tischbein knabbern. Dann, naja. Aber es gibt da so Probierproben von, oh shit, wie hieß die Marke dann nochmal? Hallore-Kugeln oder sowas? Keine Ahnung. Sollte man noch irgendwie kennen? Ich weiß es nicht. Hatte das. Okay, also Schokolademuseum in Halle. Ist das nur von einem Hersteller jetzt speziell untergesandt? Oder ist das was Offizielles, wo dann auch Milka und Lind und sowas? Nee, das ist von einem Hersteller. Ich habe halt, ich glaube, Hallore-Kugeln oder so. Oder Hallore. Ich weiß nicht. Irgendwie. Eine alte DDR-Marke oder was? Ja, ich glaube schon. Also tatsächlich eine sehr alte Marke. Die haben da, was ich ganz interessant fand, der Fakt, dass die ihren Schokobetrieb einstellen mussten oder eingestellt haben im Zweiten Weltkrieg, weil die Flugzeugträger für Adolf Hitler gebaut haben. Ja gut, also ich meine, wenn du halt so ein NS-Planer, Kriegsplaner bist, ich glaube, das war so die Berufsbezeichnung früher, NS-Kriegsplaner, und dann siehst du, scheiße, wir haben zu wenig Flugzeugflügel. Wir haben zu wenig Flugzeuge, aber sehr viel Schokolade in Deutschland. Scheiße. Nicht. Ich rufe mal den Schokoladenhersteller meines Vertrauens an und sage ihm mal, dass er einfach mal die Produktion von Schokoladen Bonbons auf Flugzeugflügel umprogrammieren soll. Und von, dann gibt's dann ja. Ich glaube, also so ist es abgelaufen. Dann kamen da irgendwie so zwei jüdische Arbeitssklaven, die ausgenutzt wurden und ausgebeutet wurden. Und da mussten sie so zwei, drei Knöpfe wechseln, einmal die Vorrichtung tauschen und dann konnte man Flugzeugflügel bauen. Ja, von der Schokoladenfabrik. Von Bonbons auf Bomber. Boah, das ist gut. Ja. Lecker, lecker. Genau, war aber ganz cool tatsächlich. Also Schokoladenmuseum kann ich nur empfehlen. Du kannst halt naschen und du kannst dir Facts zum Thema Schokolade anhören. Und da sind halt so Kunstwerke von Schokolade. Und da waren auch so Bilder aus Schokolade. Und die waren alle von einem und demselben Typen. Irgend so ein Doktor. Der hat alle Bilder dort gemalt. 2017, auch noch gar nicht so lange her. Dr. Lind? Wahrscheinlich, aber ich glaub, ja. Gemalt? Gemalt, ja, halt mit Schokolade ein Bild gemalt. Und dann also, aber auch also natürlich. Jetzt, also, stopp, jetzt immer zum ja. Verständnis. Also, er ist jetzt nicht so bildhauermäßig, ist da hingegangen, hat sich so ein 2x2 Meter Schokoladenwürfel bestellt. Nee, das gab's natürlich auch. Und dann war alles rausgehauen. So, ja, okay. Sondern der ist dann quasi Schokolade erhitzt und dann mit dem Pinsel rein und dann gepinselt. Genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Esspapier oder sowas gemacht hat, keine Ahnung. Aber genau sowas hat er gemacht. Und natürlich auch nur Sachen gemalt, die. Schoko historisch irgendwie bedeutsam sind. Ich weiß auch nicht genau, was das war, aber irgendwas. Ich mag das Wort Schoko historisch. Die lange und stolze Geschichte der Schokoladenhistorie. Oh. Es macht Spaß. Geil. Kann ich nur empfehlen. Für 6 € kann man es schon mal machen. Warst du da alleine oder mit deiner Freundin? Oder? Da war ich mit meiner Freundin, ja. Sie war noch, also sie war sehr lange da drin. Sie hat auch irgend so ein komisches Rätsel ausgefüllt. Du kannst dir da auch die Fabrik angucken, wo sie die Schokolade produzieren. Ich glaube, sogar werktags produzieren sie die dann dort auch. Ja. Ist das bei denen vielleicht auch so im Produktionsplan, dass dann Montag bis Donnerstag Schokobonbons und dann freitags nochmal irgendwelche Bomber, die dann produziert werden? Immer noch, ja, wahrscheinlich. Ei. Oh, wow, schrecklich. Aber hey, zum Glück geht's unserer Bundeswehr bald besser, denn van der Leyen bekommt mehr Geld. Woo, mehr Militär für Deutschland. Yes. Ja. Ja, ey, dieses Ganze mit INF-Vertrag und sowas ist auch alles gerade ein bisschen scheiße. Ja. Mal gucken. Was? Ich wollte gerade sagen, ist ein kleiner Downer, aber hey, wenigstens hat Putin was zu lachen und der lacht ja eher weniger. Tada! Das ist richtig. Ja. Wie du grad, ich merke einfach, wie du da deine Punkte durchgehst und jetzt scheiße, wir haben schon geredet, das Thema ist scheiße, das ist völlig unlustig, scheiße, jetzt brauche ich eine Überleitung für das Thema, was ich jetzt hier habe, obwohl das ist auch kacke. Ja, danke fürs Zeit herauszögern. Hast du denn jetzt wenigstens was Kreatives dir überlegt? Also, wir alle kennen ja wahrscheinlich Wikipedia. Ah, Wikipedia. Aber es ist wirklich, dass die, viele Schulprojekte ja. wurden nur mit Hilfe dieser Website organisiert. Also. Das ist richtig, wir gehen gleich darauf zurück. Mir fällt nämlich gerade noch was ein, was ich letztens gelesen habe, nämlich dass in Hawaii, die wollen dort, dass man Zigaretten nur noch an 100-Jährige verkaufen kann. Ja, also man muss dabei sagen, dass das bis 20, also die wollen quasi Zigaretten nicht verbieten, sondern die wollen einfach nur die Altersgrenze in jedem Jahr hin, also jedes Jahr um 10 Jahre. Um 10 Jahre ja. anheben. Also ja. sukzessiv, dass sie dann irgendwann bis 2024 dann bei 100 sind. Aber ist doch, also finde ich irgendwie cool. Finde ich sympathisch. Ich finde, das ist eine mega kreative ja, und noch mit so einem kleinen Gag. Variante. Ja, ja ist auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ja, das gefällt mir. Da dachte ich, okay, aber, Chapeau. Aber vor allem, ich stelle mir dann halt so vor, wenn man dann, keine Ahnung, es ist jetzt 2022 und du bist dann halt 80 Jahre alt, aber dann dürfen nur 90-Jährige Zigaretten kaufen und dann können sie mir bitte ihren Ausweis zeigen. Ah, oh, stimmt. 88, tut mir leid. Oh. Das geht leider nicht. Ja, die ganzen Gagschreiber. Und dann fragen die ganzen 88-Jährigen, die 90-Jährigen, ob sie ihnen nicht Zigaretten kaufen können. Weil die dürfen das ja nicht mehr. Ja. Hey, kannst du mir Zigaretten kaufen? Wie alt bist du denn? 88. Tut mir leid, das ist illegal. Das darf ich nicht. Oder sonst gib mir mal $5, dann mache ich das wohl. Ich glaube, die ganzen Gagschreiber und Sketcheschreiber in Hawaii haben auf jeden Fall ein bisschen Material jetzt bekommen. Was ist denn jetzt mit Wikipedia? Wikipedia, da gibt es einen Typ, der tatsächlich ein Drittel aller Wikipedia-Artikel editiert hat. Und der wurde von der Times unter den 25 most influential people der Welt darunter gelistet. Der ist Top 3 ist der. Echt? Ist ja, er? Also für mich persönlich. Für dich persönlich, ja. Er hängt ein Poster gleich neben deinem anderen Poster von deinem 16-Jährigen. Aber dann wahrscheinlich alle englischsprachigen oder was? Nee, weiß ich nicht. Nö, da kam bestimmt auch sowas wie. Wie kann man denn ein Drittel, meinst du? Achso, ja. Wie kann man denn ein Drittel der ganzen. Also aber nicht, das so nicht geschrieben, sondern editiert, ne? Ich glaube, da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Wahrscheinlich. Also, der hat dann den Artikel aufgesetzt und gesagt: Oh, Bruce Willis, der ist nicht am 29.03. geboren, sondern am 28.03. Ja, genau. So, hier, das ist ein das mit einem S, da muss aber das mit Doppel-S sein, so. Und dann hat er das verändert und so. Im Englisch wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Das ist ein Amerikaner, genau. Aber das fand ich schon trotzdem krass. Der Typ macht auch nichts anderes gefühlt, außer Wikipedia-Artikel schreiben. Weißt du zufällig, wie alt der Mann ist? Der ist noch nicht so super alt. Also ich habe ein Bild von dem gesehen. Ich würde jetzt in einem Interview, ich würde ihn schätzen auf Ende 30 oder Mitte 30, irgendwie sowas. Was? Ja. Alter Schwede. Sind so ein bisschen pummelig, süß irgendwie, so wie man sich vielleicht sogar jemanden vorstellen würde, der den ganzen Tag nur Wikipedia-Artikel schreibt. Aber also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich Wikipedia angefangen habe zu nutzen, wo wir dann in der Schule die ersten Referate vorstellen mussten. Also davor war mir die Website ziemlich scheißegal, aber als es dann hieß, irgendwann in der 7. oder 8. Klasse, dass man doch mal über das, nehmen wir mal einen coolen Mathebegriff. Los! Binomische Formeln. Ja, über die binomischen Formeln ein Referat halten mussten, dann war halt Wikipedia mein bester Freund. Eigentlich. Also ich schätze, das war bei vielen so. Und der muss ja dann schon mindestens seit 10 Jahren dann davor sitzen und den ganzen Quatsch machen. Also du hast ihn wahrscheinlich zitiert, ja. Und deine Lehrer haben mit Sicherheit gesagt, sorry, den Typen darfst du nicht zitieren. Genau, weil er quasi der neue Kaiser ist. Der ist ja Top 2 in most influential people of the world. Ja, genau. Aber dass die Lehrer immer sagen, ey, Wikipedia ist keine Quelle und so, das ist natürlich auch Quatsch einfach. Also es ist vor allem eine super Sekundärquelle auch, muss man sagen. Ja, das hatten wir auch schon mal. Das ist halt einfach geil, wenn du irgendwie ein Thema hast, wo du einfach noch nicht so richtig wo du noch am Anfang stehst, dann liest du den Wikipedia-Artikel durch und unten die ganzen Links und Side-Notes, die da unten drunter geschrieben haben, da auf die Seiten musst du dann gehen und da wirst du dann fündig. Und ja, das mache ich auch immer, wenn ich Hausarbeiten schreibe, jetzt, also selbst im Studium, wahrscheinlich auch bei meiner Bachelorarbeit, werde ich das genauso machen, dass wenn man so die Basisliteratur, wenn man wissen möchte, was ist das, so, dann Wikipedia-Artikel öffnen und dann gucken, was sind da die Quellen. dann kriegst du meistens die Basisliteratur und das ist ziemlich cool. Ja. Auch ziemlich cool. Heute war ich unterwegs in Münster. Ich weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis 10 war es wahrscheinlich eher so eine 5. Aber ich habe den wahren, den neuen Jesus der Grünen kennengelernt. Und ich saß ihm gegenüber. Robert Habeck. Wirklich. Also ich habe jetzt noch Gänsehaut von dieser Unterhaltung, die wir hatten. Der Robert Habicht? Habeck. Habicht. Robert Habeck. Bundesvorsitzender der Grünen, beziehungsweise Co-Vorsitzender, die haben ja immer eine zukünftige und Kanzler. Eine weibliche Spitze. Der Zug, wir können das hier quasi, wir sagen es jetzt, ihr habt es hier zuerst gehört, Robert Habeck, ja. Der neue Kanzler. Achtung, Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Nee, da war in Münster, gestern war wohl Neujahresempfang der Grünen, also der Kommunalwahl Grünen. Neujahresempfang von Robert Habeck. Nee. Für ihn. Nee, es gibt wohl in Münster, es ist so eine Sache, dass es quasi von den Parteien immer so einen Neujahresempfang gibt, wo quasi sich eigentlich nur die Parteien selbst feiern. Also die finanzieren das auch alles selber, die mieten sich irgendwo eine Location und feiern dann quasi, dass das neue Jahr für die Partei beginnt. Schluss, fertig, das ist jetzt nichts super Tolles. Böllern die? Die Grünen in was? Böllern die? Die mega, also die, ich glaube eher Gangbang, also das ist dann bei den Böllern und, so okay. Genau. Und die haben dann quasi als Gast den Robert Habeck eingeladen. Und das war eigentlich ganz, der ist eigentlich, also ich war sehr sympathisch überrascht von ihm. Also ist natürlich Profi, der kann das gut schauspielern, aber er kam mir sehr, wie sagt man, natürlich rüber. Sehr volksnah. Oh, volksnah ist ein Scheißbegriff. Lieber nicht volksnah benutzen. Okay, Volkstheorien, ja, einfach, okay, gut, kann man machen. Einfach. Posten. Er war einfach sehr sympathisch. Heute Morgen gab es dann so ein Meet and Greet, haben sie das genannt, in einem Café in Münster. Und da konnte dann eigentlich so jeder, das war eigentlich so eine Fragestellung an den Typen. Eigentlich Pressekonferenz, nur mit Amateuren. Also eine Bürgergespräch, sagt man doch dazu. Ja, Bürgergespräch, nur dann halt quasi Bürgerfragen einen Bundesvorsitzenden. Also Meet and Greet klingt so, als hätte er irgendwie einen Beauty-Channel auf YouTube. Ja, ist echt so. Wie so ein Rockstar, ey. Das ist echt krass. Aber der hat an sich ganz coole Sachen erzählt. Ich war da ja quasi als neutraler, subjektiver Beobachter, Journalist vor Ort. Der hat aber auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Und ich glaube, der fühlt sich nicht so richtig wohl in seiner. Also das sage ich jetzt einfach mal. Ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich glaube, der fühlt sich gar nicht so richtig wohl in seiner Haut. Weil der wurde dann quasi da empfangen mit Applaus und hast du nicht gesehen. Ist dann so aufgestanden und hat auch so ganz schüchtern so gewunken. Wo ich normalerweise, also wenn ich an Politiker denke, dann denke ich halt an so einen Schwanz auf den Tisch Gerhard Schröder, der erstmal reingeht. Der Alt mal einen schön, der Kellnerin schön einmal auf den Arsch klatscht und dann sagt, gib mir mal zwei Bier. Und dann den Schwanz wieder einpackt und dann nach Hause geht, nachdem er das Bier getrunken hatte. Aber der war halt wie so ein, eher so nerdig unterwegs. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr sympathisch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich das erzählt habe. Da ist eigentlich überhaupt keine Pointe oder sonst keine was. Keine Pointe? Wo ist die Punchline? Nein. Wo ist die Punchline? Die Punchline. Hast du denn, guck mal, du saßt da doch mit deinem Mikrofon, das weiß ich doch. Hast du ihnen denn Fragen gestellt? Oder ja, saßt du da nur und hast nichts gemacht? Nee, also da am Anfang, das war ja erst. Doch nur Spiegel Online zitiert. Für Bürger war das dann ja gedacht, die dann quasi alle ihre Zettel geschrieben haben. Und danach war er dann quasi für die örtliche Presse dann, stand er dann zur Auswahl. Und ich selber habe die Fragen nicht gestellt. Ich bin ja noch der doofe, blöde Praktikant. Aber ich saß direkt daneben. Ich habe auch eine Frage gestellt, ja, aber die eigentliche Gesprächsführung hat dann quasi meine Kollegin übernommen. War aber an sich trotzdem sehr interessant zu hören, was der so denkt. Und im Endeffekt wurde daraus aus diesen 5 Minuten, wo wir uns dann unterhalten haben, wurden dann nur so 30 Sekunden dann rausgenommen und so eine richtige Soft-News-Sache rausgemacht. Aber hey, hast du meine Frage genommen, die ich dir geschickt habe, ob sein Twitter-Account, warum da nichts mehr kommt? Ja, das war übrigens auch ein sehr lustiger Witz. Ich wollte es erst noch bringen, aber das war mir dann, also ich wollte nicht, dass die Leute zu sehr zu krass lachen und zu laut lachen auch. Also ich weiß, es ist ja eine offizielle Veranstaltung und kein Stand-up-Auftritt. Also, ne, ist ja, schon, das weiß man immer nicht genau bei Politikern, aber das ist richtig. Ja. Wie dieser eine, der Gag von Monty Python mit dem der Witz, der so lustig ist, dass die Leute, die ihn lesen, sterben. Voll lachen. Bumm. Ja. Ich find immer noch, ich habe das schon so oft erzählt, aber den besten Witz von Monty Python, den finde ich immer noch so ein Typ, der geht auch über 2 Minuten lang, der wird richtig lange rausgezogen. Der stellt sich dann so vor den Spiegel und macht sich dann so fertig und der ganze Raum, der ist quasi schwarz. Also der ganze Fokus liegt nur auf dem Spiegel und auf dem Protagonisten. Also steht dann quasi im Bad und er legt sich dann ganz vorsichtig so einen Lappen um den Hals und dann nimmt er sich seinen Rasierschaum und tuncht den so über seinen Bart ab und dann holt er ganz vorsichtig aus so einem sehr edlen Kästchen so eine richtige Rasierklinge raus und dann schlitzt er sich die Kehle auf. Sketch vorbei. Ja, das ist nicht schlecht. Also, funktioniert visuell wahrscheinlich besser als so ein Podcast. Aber kann ich mir gut vorstellen, ja. Es ist so, das ist Dead Pun in Perfektion. Wow, okay, tut mir leid. Eigentlich wolltest du nicht darüber reden, aber ich stelle dich jetzt mal, sag ich mal, so ein bisschen bloß. Oh nein, was kommt Vorgespräch jetzt? Im Vorgespräch. Ich habe mich vermessen. Im Vorgespräch hast du mir doch erzählt, dass du einen sehr visuellen Witz hast, aber du den eigentlich ziemlich scheiße findest. Und deswegen möchte ich jetzt gerne den Witz hören, der nur visual funktioniert und ziemlich scheiße ist. Ah, warte mal, wo habe ich den? The stage is yours. Naja, das ist so ein Stand-up-Bit vielleicht, keine Ahnung. Also das ist True Story und zwar es gibt ja diese Situation, also das kennst du mit Sicherheit auch, wenn man auf wen zugeht und man kommt nicht aneinander vorbei, weißt du? So, du gehst nach links, er geht nach links, du gehst nach rechts, er geht nach rechts und man ist so, wow, und kommt dann nicht aneinander vorbei und das ist super awkward und scheiße, weißt du? Kennt man, ne? Mhm. So, und bei mir war das letztens, hatte ich auch diese Situation und sie war so intens und ging so lang, dass der Typ einfach umgekehrt ist und zurückgegangen ist nach Hause. True Story. Ah, warte mal, mein Herz. Oh, mein Herz eingeklemmt. Alter, wow, okay. Du wirst alt. Hä? Du wirst alt. Ja, das ist richtig. Ja, die Geschichte ist so semi-true. Oh, wow, hätte ich jetzt kaum mir gedacht. Genau, ja, jetzt meine Fassade bröckelt langsam, aber Scheiße. Ja, da dachte ich mir. Jonah, vielleicht erzählt er überhaupt noch die Wahrheit oder ist er die Lüge? Ja, aber ganz ehrlich, ist auch die Wahrheit wirklich so wichtig, wenn der Gag gut ist? Kann man nicht einfach mal einen Gag stehen lassen? Es ist doch nichts Wichtiges. Ich glaube, das hatte sich auch Donald Trump oder jeder in der AfD gedacht, dass es doch voll der geile Gag wäre, einfach mal eine rechtsrassistische, ausgerichtete Partei zu wählen oder zu gründen generell. Oh, der wird so gut, ey. Oh, der wird richtig gut, ey. Satireaktion. Das finde ich auch immer krass, wenn so rechte Dichter oder sowas auf einmal irgendwelche Gedichte schreiben und dann sagen, das ist Satire, so, warum darf linke Satire darf irgendwie alles und rechte Satire darf gar nicht so, aber Satire ist oft einfach menschenverachtend und dumme Scheiße. Ja, das ist so geil, auch gerade, ich fand das so krass, nachdem Jan Böhmermann da sein Schmähgedicht vorzitiert hatte, dann danach dann quasi erstmal volle Verwirrung da war bei den ganzen Rechten. Scheiße, also Böhmermann finden ja kacke, aber jetzt macht er sich ja dann über den Ziegenficker Erdogan lustig. Wie geht das jetzt zusammen? Und dann im nächsten Schritt dann auch selbst einfach stumpf zu sagen, ja, vergast alle Juden. gezeichnet Jan Böhmermann, in Klammern Satire. So, nee, also so funktioniert das nicht so richtig. Ja, oh Mann. Gut, hast du noch was? Ich hätte sonst noch vielleicht eher so eine Mitleidsgeschichte. Hau meine Mitleidsgeschichte raus. Ja, ich bin, viel zu gut gelaunt gerade. Ich muss noch ein bisschen runterkommen. Vielleicht ist das auch eher nur so eine Frage, über die wir vielleicht selber gleich nachher reflektieren können. Oh, oh. Und zwar, ich hatte gestern das erste Mal Fußballtraining wieder in der Vorbereitung. Sind wir jetzt wieder angefangen und ich habe natürlich nichts drauf. Die letzten 2 Monate Klausurenphase und Weihnachten und Alkohol und Rumsitzen und absolutes Nichtstun haben meinen Körper dazu veranlagt, einfach auch zu dem zu werden, was ich die letzten 2 Monate war, ein Hartz-IV-Empfänger. Zu dem zu werden, was er eigentlich ist, sein wahres Ich. Was er auch werden möchte, genau. Ja. und ich habe halt nichts mehr drauf und ich habe halt heute morgen den Muskelkater gehabt. Ich spüre es auch jetzt immer noch. Auf jeden Fall Oberschenkel und Waden, die sind auf jeden Fall nicht ganz so fit. Dann habe ich mich heute Morgen halt mit meiner Kollegin vor dem Café getroffen, wo ich dann auch den Robert Habeck oder wo der Robert Habeck dann später war. Haarspecht, und, dann haben wir halt so ein bisschen Smalltalk gehalten und meinte ich dann so, ach ja, ey, mir geht's auch überhaupt nicht so gut und ne, hier Muskelkater und mir geht's ja eigentlich schlecht. Und dann habe ich gedacht, also eigentlich interessiert das doch gar keinen, dass ich Muskelkater habe. Und es gibt auch mit Sicherheit auch Situationen, wo du dann so sagst, oh ja, mir geht's auch wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe meinen Teebeutel zu lange im Tee gelassen und das hat gestern echt meinen Tag zerstört. Warum erzählt man so etwas anderen Menschen, obwohl man ganz genau weiß, dass das einfach kein Arsch interessiert? Ich mache das ehrlich gesagt, glaube ich, nicht. Aber naja gut, man will halt seine Gefühle irgendwie ausdrücken, weil wenn du über Sachen redest, ne, Gesprächstherapie ist das ja im Prinzip, dann wird das irgendwie besser. Ich glaube, das ist so das Sinnvollste, was ich dazu sagen kann. Aber eigentlich mache ich sowas nicht. Ich sage, dann habe ich einfach keinen Bock, mit Leuten zu reden und sag, halt die Fresse, verpiss dich, du dumme Sau, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden, weil mein Tag schlecht gelaunt ist. Ja, weil ich schlecht gelaunt bin an diesem Tag. Aber der Tag gehört nämlich dir und dein Tag ist schlecht gelaunt. Mein Tag ist schlecht gelaunt. Ey, kann vielleicht ein neues Sprichwort irgendwie werden. Sowas klingt doch cool, oder nicht? Mein Tag ist heute schlecht gelaunt. Sorry. Nee, aber trotzdem muss es doch irgendwann, also du erzählst aber doch trotzdem Sachen von dir, wo du jetzt im Nachhinein vielleicht denken würdest, ja, das war jetzt eine Information, die hat halt keinem irgendwie was weitergebracht, aber trotzdem habe ich weitergelabert und mich quasi ja, wichtig getan. Ja, aber nur weil wir so neue Follower bekommen für diesen Podcast, Thorsten. Scheiße. Ja. Das ist wirklich, du erzählst dir gerade einfach, das ist das Prinzip dieses Podcasts, Sachen erzählen, die man dann irgendwie bereut, weil das ja doch irgendwie nirgendwo hingeführt hat. Meinst du, sind wir auch schon irgendwie so Social Media krank, dass wir quasi extra richtig krasse Sachen einfach machen, wo wir uns auch selbst wehtun oder auch, sag ich mal, richtig grenzwertig, moralisch-ethische Grenzen auch überschreiten, nur um mehr Follower zu generieren? Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo das gerade herkommt, aber was mir tatsächlich auffällt, ist, dass ich eher zu Sachen Ja sage als sonst, einfach nur damit ich mehr Sachen irgendwie erlebe, die ich dann im Podcast erzählen kann, tatsächlich. Ist das deine Art und Weise, Mitleid zu erregen? Also ist das deine Muskelkater-Geschichte? Nee. Dass du einfach nur das sagen. Ja sagst? Nee, das ist mir nur, also ich weiß jetzt, ich kenne jetzt auch nicht mehr den Kontext von 2 Sekunden. Also jetzt mal, hab ich jetzt schon wieder also vergessen. Hashtag True Story, not True Story. Ist das wirklich so, dass du manchmal denkst, ja, so mit Sicherheit lustig, das kann ich wohl machen und dann erzähle ich später darüber. Ist ja nicht unbedingt jetzt, dass es Podcast sein muss, aber dass du generell vielleicht darüber dann philosophierst. Hä, wie? Sag nochmal, das habe ich nicht verstanden. Du hast vorhin ja gesagt, dass du zu manchen Situationen oder Anfragen oder Sachen eher Ja sagst, das um richtig. Danach quasi drüber erzählen zu können. Also ja, genau, aber nichts Negatives jetzt. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie in Scheiße stürze, damit ich danach rumjammern kann. Nein, das meine ich ja nicht. Das sollte so nicht rüberkommen. Diese Hundescheiße essen? Hey, ja, voll cool. Boah, und dieser Typ, der hat mich echt gezwungen, Hundescheiße zu essen. Das war echt scheiße. Ja, nee, das meine ich das vielleicht nicht ganz. Manchmal, ja, kommt drauf an, weiß ich nicht. Aber in der Regel nein. So meine ich das nicht. Meint eher, ey, hast du Lust, in den Club zu gehen? Und ich bin eigentlich so, nee, ich will Videospiele zocken und fett werden. Aber okay, dann komme ich halt mit, weil dann kann ich davon erzählen in meinem Podcast, den ich habe auf Spotify. Ich glaube, das geht eigentlich eher primär um deine Stand-up-Sachen, wo du denkst, dass du daraus vielleicht Ideen dir holen kannst. Es geht, was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass mir dieser Podcast nicht wichtig genug ist? Ich sag's jetzt einfach mal nur so. Ich meine, du kannst die Frage mit deinen Aktionen selber beantworten. So viel sage ich jetzt einfach mal. Ey, ich guck tatsächlich immer für beides. Also so Stand-up-Sachen kann man ja hier genauso gut erzählen wie in diesem Podcast. Ja. Ich fühle mich auch manchmal echt wirklich so wie so eine kleine, so eine Testratte. Wo dann einfach irgendwelche, wo werden so Wörter reingeschmissen und dann müssen wir mal gucken, was da rauskommt. So ist das. Ey, du musst auch mal Stand-up machen. Ich muss es auch mal wieder machen. Ich hab's schon zu lange nicht gemacht. Wie wär's, weißt du was? Wie wär's, wenn wir, also oh, lass okay, das zusammen jetzt, machen. Ja, auf jeden. Ob das jetzt ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Wie wär's, wenn wir nächste Woche mal wieder die allseits beliebte Witzewelle aufziehen? ey, wir machen zusammen Stand-up, lass das mal machen. Ey, komm, wir gehen beide nach Berlin, holen uns dann Open Mic, so ich mach 5-Minuten-Set und du machst auch ein 5-Minuten-Set. Dann nehmen wir das auf und dann. Nein, stopp. Bei mir läuft die Comedy eher über und durch meinen Körper. Bei dir vielleicht dann eher über den, also das Verbale. Also bei mir ist es das dann eher so wie bei diesem einen Paar, von dem du mal erzählt hattest, was dann nur so Körperklaus-mäßig was gemacht hat. Und ich bin dann quasi der Körperklaus. Und du kommst dann quasi mit dem intellektuellen Shit auf der anderen Seite. Und wenn wir das dann quasi kombinieren, dann werden wir der neue Hit. Okay, ja, dann lass das mal machen. Ich hab doch richtig Lust drauf. Planen wir danach mal nach der Folge. Ja. Wir kiffen mal irgendwann zusammen und dann geht's ab. Ey, ja, einfach vorher besaufen und dann auf eine Bühne und scheiße labern. Das kannst du wirklich gut machen. Ey, das Erfolgsmodell von Joko und Klaas. Das stimmt auch, ja. Das ist auch richtig. Witzewelle wolltest du gerade ankündigen für nächste Woche oder was? Klar, bin ich dabei. Also ich hab's schon angekündigt. Also da ist jetzt nicht mehr mit in Zukunft schauen, sondern das ist so. Das ist so. Chef von Dienst hat den neuen Dienstplan rausgegeben. Nächste Woche ist es wieder soweit. Echt? Okay, geil. Ja dann bereite ich mich mal redaktionell darauf vor und unsere Zuhörer schon mal psychisch. Ja, definitiv. Die müssen sich auf jeden Fall psychisch darauf vorbereiten. Ja. Oder vielleicht auch einfach trainieren, wie man die Hörgeräte einfach leiser macht. Also auf Mute stellt. Und dann kommt wieder nach 4 oder 5 Minuten dann. Sagt man das heute nicht mehr? Hörgeräte? Hä? Unsere Zuhörer sind ja keine 70, also. Ja, ich bin ja. Du meinst die Audio. Ach, egal. Wusstest du, dass 100% unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen sind weiblich? Jo, das habe ich mir auch direkt gedacht. Woher ziehst du dir diese Fake News? Von Spotify Statistics. Dann würden unsere ganzen Statistiken angezeigt, woher die Leute kommen, was für ein Geschlecht sie haben, wie alt sie sind, wie viel Geld auf ihr Bankkonto ist. So, und da hat sich herausgestellt, dass 100% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiblich sind. Ja. Das glaube ich immer noch nicht so richtig. Ja, weil, das ist wahrscheinlich auch nicht richtig, aber steht das so. Ja, weil ich gucke gerade mal, ich habe jetzt mal gerade meine Spotify-App auf quasi und ich gucke gerade eben nach, was ich bei meinem Spotify-Account für ein Geschlecht angegeben habe, damit wir das direkt debunken können. Ich finde es im Moment nicht, weil ich bin ziemlich fest der Überzeugung, also ich habe quasi unseren Langeweile-Podcast quasi abonniert for the followers und ich bin ein weibliches Geschlecht, also mich, echt? Okay, ja, ich habe mich als weiblich eingetragen. Okay. Spotify. Ja, können wir noch nicht sagen. Ich glaube, diese Statistik ist auf jeden Fall nicht ganz zu trauen. Aber habe ich so gelesen. Ah, was man nicht so alles liest. Weißt du, was ich auch gelesen habe? Wow. Ja. Dass es bald. Dass es hier bald auch wieder zum Ende geht. Ach so. Jetzt kommt noch was. Wahrscheinlich die ganzen Zuhörer dachten ja auch jetzt, oh, okay, was jetzt? Falsch. Erstmal die ganzen Zuhörerinnen. Ah ja, sorry. Und zweitens hört so lange kein Arsch mehr zu. Habe ich mir auch gerade eben gedacht, soll ich jetzt irgendeine private Handynummer raushauen, nur um zu gucken, ob dann jemand dort anruft, um zu wissen, ob jemand bis hierhin gehört hat. Vielleicht können wir uns auch noch mal etwas weniger Auffälliges oder Enttarnendes überlegen fürs nächste Mal als kleinen Test. Das können wir machen, ja. Ja, außerdem setzt es dann ja auch dann voraus, dass die Leute dann quasi auch mitmachen. Also weiß ich nicht. Da muss es ja schon wirklich dann auf der einen Seite sehr provozierend sein. So Bankkonto oder sowas. Das wäre, glaube ich, too much. Ich glaube, ja. Ja, ich würde unsere Zuhörer auch nicht unterschätzen. Ich glaube, da sind schon ein paar fleißige Bienchen dabei, die sich das bis hierhin angehört haben. Ja, gut, dann sage ich den Bienen mal, also als in meiner Vertretung als Bienenkönigin, Co-Bienenkönigin. Wir sind der brüderliche Podcast. Wir haben der eine im Westen, der andere im Osten. Der eine, beide arbeiten quasi beim Radio. Beide studieren was mit Medien. Beide nehmen einen Podcast auf. Oh meine Güte. Und beide sind wie die Grünen Co-Chefs eines Unternehmens oder einer Partei. Und zwar die Partei der Langeweile-Podcast. Ich möchte nur ganz kurz wissen. Wahrscheinlich, die Outro-Musik läuft jetzt wahrscheinlich schon seit 20 Minuten, aber ich möchte noch ganz kurz was anmerken. Und zwar kann es sein, dass du heute sehr oft das Wort Brüderlichkeit und Bruder verwendet hast, damit wir ganz schnell einen Namen finden für diese Podcast-Folge. Damit wir gar nicht erst lange diskutieren müssen, sondern direkt, ja, darüber haben wir viel geredet. So, das ist doch ein schönes Thema. Brüderlichkeit. Ja, okay. Gut. Nee, das war, weil sonst sitzen wir hier immer eine Stunde. Nein. Ich versuche einfach, männliche Hörer ein bisschen, also für männliche Hörer diesen Podcast ein bisschen attraktiver zu machen. Weil wir anscheinend nur Frauen haben, die das hören. Ja, verständlich. Verständlich. Ja. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwann in der nächsten Woche wieder. Und lasst auch von euch mal hören. Und bis bald. Wir müssen noch irgendwie was ausdenken, wie wir dann mit Leuten in Kontakt treten können. Dieses, ja, lass mal was von euch hören. Also du weißt ganz genau, hier kommt nichts an. Denkst du, irgendein Arschloch schreibt uns eine E-Mail-Adresse an, derlangeweile.podcast@gmail.com? Ich glaube nicht. Das sind nämlich alles nur Versager, die sich nichts trauen.